Kundgabennummer 327 vom 10.03.1938. Offenbarung des Herrn selbst. Im Namen Gottes wird dir geoffenbaret werden. Ein unvergleichliches Geschehen in neuer Form. Und alles, was um dich ist, unterliegt dem Willen des Herrn. Und wo die Kräfte des göttlichen Geistes unausgesetzt sich über ein Gotteskind ergießen, dort wird der Herr selbst sich offenbaren. Und dann wird dem Herzen des Kindes innewohnen, die Gabe, ohne Schwierigkeiten und Hemmungen, das reine Wort Gottes zu verkünden. Denn in ihm und durch dieses spricht der Herr selbst. Seine Lust ist des Herrn Lust. Und so wird in wahrer Glückseligkeit des Herzens ein Gotteskind nur den Willen des Herrn ausführen. Es wird Vermöge seiner Liebe zum Herrn auch wirken in Liebe und zum Segen derer auf Erden wandeln, denen Gottes Wort verheißen ist. Einsatz eures Lebens fordert der Herr und gibt euch doch unendlich mehr, wenn ihr seiner Forderung nachkommt. Solcher Dinge willen, die ohne euer Zutun fürderhin zum lebendigen Glauben hinweisen werden, die ihr wohl tut, doch nicht aus eigener Kraft, sondern als ausführende Werkzeuge göttlichen Willens und göttlicher Kraft. Solche Dinge müsstet ihr anerkennen als höhere Gewalt, und so ihr sie nicht menschlich erklären könnt, muss euch doch ein Licht aufgehen. Und dieses will der Herr bezwecken, dass ihr beginnet zu leben, das Leben, das euch aufwärts führen soll. Alle geistigen Triebe in euch sollen geweckt werden. Nicht fried und freudlos sollen die Tage für euch dahingehen, sondern wahres Glück und inneren Frieden sollet ihr nun erst kennenlernen. Ihr sollt auch erkennen lernen, wie schal der Erde Güter sind, wie leer sie eure Seele lassen. Wollt ihr der Erde Lust genießen, so bleibt ihr immer jenseits eurer Bestimmung. Ihr könnt nicht in Regionen eindringen, die nur dann euch geöffnet sind, wenn ihr die ewige Gottheit suchet. Denn diese ist auf Erden nicht zu finden, inmitten rauschender Vergnügen, inmitten von Lust und Sünde. Hat eure Seele das Verlangen nach Wahrheit und geistigem Reifen, dann locket euch der Weltglanz und Blendwerk nimmermehr. Dann wendet ihr willig diesem den Rücken und schaut hinauf in die Unendlichkeit. Denn von dort her kommt euch die Erleuchtung, und in einer Stunde der Einsamkeit erlebt ihr die Gnade des Herrn an euch. Was von der göttlichen Klarheit erfasst ist, kann schwerlich wieder ins Dunkel der Unwissenheit zurück. Und ein unfassbares Sehnen nach Licht wird die Seele nun antreiben, und dort wird auch der Sieg euer sein, die ihr dann im Namen des Herrn helfend eingreifen werdet, um diesen Weg den Menschen zu zeigen. In ihnen ein geistiges Lichtlein anzuzünden, wird sich der Herr selbst offenbaren. Es wird ein Staunen und Verwundern sein. An der Seele so manchen Erdenkindes wird er rütteln, denn sein Erbarmen und seine Liebe ist groß, dass er überall anklopfen will, auf dass ihm die Türen der Herzen geöffnet werden. Amen.